Waffe auf dem Schoß. Sie suchen dich, denn Gott ist groß. Ihr Toyota fährt nun neben dir. Willkommen im Paradies, dort warten auf jeden.